Und damit herzlich willkommen zum täglichen kritischen Blick auf die Bild-Zeitung heute vom Montag, den 27. Mai 2013. Ja, es überrascht uns nicht. Samstag, die Bild heizte das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München ordentlich an. Sonntag, in der Sonntagsausgabe, wurde dann der Pokal präsentiert, mitsamt den Sieger natürlich. Und nun ist das Spiel ausgeweitet genug. Jetzt schafft es die Partynacht auf die Titelseite. Was das Fernsehen nicht zeigte, die wilde Bayernnacht, dazu später mehr. So, dann ein Highlight der ganzen Ausgabe, das Foto des Tages. Kim Jong-un hat ein unterirdisches Versorgungslager inspektioniert, beziehungsweise besucht und, das Spannendste am Ganzen ist der Inhalt. In diesem Versorgungslager waren kein Dosenfutter, keine Atomraketen, Bomben, was auch immer. Tonnenweise Trockenfisch lagerten sich da um den lieben Kim Jong-un herum und vom Foto her muss man sagen, ja, es passt dazu. Also Kim Jong-un zeigt sich in dieser Umgebung wunderbar, also man könnte ihn doch direkt mal in dieses Versorgungslager mit dem Trockenfisch einsperren oder einfach direkt ins Meer werfen, denn davon gibt es ja um Nordkorea herum genug. Dann am unteren Rand der ersten Seite noch eine ganz spannende Meldung. Die Altkleidermafia, Hälfte aller Container illegal. Und die angebliche Angabe, für eine Tonne Altkleider werden mittlerweile bis zu 500 Euro bezahlt. Da frage ich mich, wer bezahlt für meine alten Klamotten so viel Geld? Ja, vielleicht sollten wir in dieses Geschäft auch mal einsteigen. Also ich werde demnächst auch mit Altkleidercontainer hier auf der Auffahrt stehen und da mal sehen. 500 Euro. Da frage ich mich, wohin denn dieses Geld wandert? Also, ahoi an all die armen Afrikaner, die da Klamotten bekommen aus den Altkleidercontainern für 500 Euro. Das nennt sich auch Entwicklungshilfe. Auf Seite 2 geht es dann natürlich fröhlich weiter mit der Fußballthematik, denn die ist ja mittlerweile auch total politisch. Frau Merkel und Herrn Schweinsteiger, die sich da doch total persönlich umarmen und hier dann auch so gerüchteweise, oh Gott, auf welcher Seite stand denn die Frau Merkel? Aber eins ist klar, einigen Bayern-Stars steht Merkel sehr nah, ja, nachdem sie doch den Herrn Schweinsteiger schon mal nackt in der Kabine gesehen hat. Und dann der Artikel schließt mit der Erwähnung des chinesischen Regierungschefs Li Keqiang, den Frau Merkel als nächstes besucht, und dem Kommentar, er bekommt nur einen Handschlag. Ja, dann sollte sich der Herr Keqiang und wie auch immer man es ausspricht, doch mal ganz schnell rausziehen. Und natürlich, Meinungsmache muss ja sein, Steinbrück feierte bei den Verlierern und ein wundervolles Bild von ihm. Ja, ansonsten, der liebe Unionsfraktionschef Volker Kauder fordert, wir müssen unsere Häuser einbruchsicher machen und der Staat muss das mitfinanzieren. Ja, träumen ist ja noch erlaubt. Und auch auf Seite 3 will uns doch die Fußballthematik nicht loslassen. Jubel und Trauer in Deutschland. Links werden uns die roten Fans Bayern Münchens präsentiert. Rechts da die armen Dortmunder alle verträhnt und hockend auf dem Fußboden. Ja, es ist schon schrecklich. Auf jeden Fall keine schlimmeren Verletzungen. Beziehungsweise die schlimmste Verletzung erlitt ein Münchner Polizeipferd. Es war in einen Nagel getreten. Ja, Sauerei. Ich hoffe, das wird juristisch verfolgt. Und, diese Tränen lassen einen doch einfach nicht los. So, weiter geht's dann auf Seite 4. Hier die ganz schreckliche Meldung. Das hat mich dann wirklich zu Tränen gerührt. ZDF Freitag bald kochfrei. Laferlichter lecker soll abgeschafft werden. Denn es würde nicht die entsprechende Quote erzielt werden. Das ist natürlich sehr traurig. Das hat auch einen riesigen Beitrag hier in der Bildzeitung bekommen. Dann auch ganz schockierend, man möchte schon wieder weinen. Es ist eine sehr traurige Ausgabe der Bild-Zeitung. Lindenstraßenstar Irene Fischer hatte Depression und ganz groß geschrieben, ich habe 5 Jahre nicht geschlafen. Da dachte ich dann schon, Gott, was hat die Frau in den 5 Jahren gemacht? Wie hat sie das denn geschafft? Im Artikel gibt es dann Entwarnung, sie hat zwischendurch immer mal 3-4 Stunden schlafen können. Da sind wir doch alle beruhigt. Für mich noch schockierender und schon fast rassistisch, Der liebe Tim Bensko und ich mag den Tim Bensko nicht ansatzweise, arbeitet lieber mit Frauen zusammen. Was für eine rassistische Sau. So, Seite 5. Da kommt jetzt eigentlich die Schreckensmeldung für mich als beliebter Bahnsprayer. Ich mache ja nichts lieber. Jetzt kommt die Meldung, Bahn plant Graffiti-Sprayer mit Drohnen zu verfolgen und ja zu jagen und dann dementsprechend halt zu filmen. Also eine kleine Kameradrohne soll künftig Bahnsprayer filmen und dementsprechend so auch aufhalten. Ja, das ist natürlich schockierend. Big Brother lässt grüßen, also kann ich mir dieses Hobby wohl auch streichen. So, was haben wir denn noch? Beckmann macht Schluss mit Beckmann. In Bild sagt er, wie es weitergeht. Ja, schrecklich, überall hören Sendungen auf. Ansonsten, Gäste verwüsten ganzes Haus. Die Facebook-Partys nehmen kein Ende. Das ist ja schrecklich. So, was haben wir noch Tolles? Seite 6. Hat dieser Mann seinen Bruder ermordet und hier das imposante Bild eines jungen Mannes mit zwei Waffen in der Hand. Ja, das macht doch Eindruck, so wollen wir das doch in der Zeitung sehen. Ganz schrecklich, auch Frau twittert live sexuelle Belästigung. Die arme Dame wurde wohl angeblich in der Berliner S-Bahn sexuell belästigt und ich möchte es nicht zitieren, aber es wurde ihr einiges gedroht und sie hat alles ganz ruhig in der richtigen Rechtschreibung und top formuliert mitgetwittert, hat noch ein Bild online gestellt und ja, also ich will ja nichts sagen, aber diese Dame mit dieser inneren Ruhe, der möchte ich doch gerne mal begegnen. Die Markenwoche bei Aldi, auch sehr interessant. Weiter geht es dann mal wieder mit der Frage, wo steckt unser Sommer? Wir wissen jetzt auf jeden Fall, woher das schlechte Wetter kommt. Das Tief Christopher ist da anzumarkern, also Tief Christopher, wir wissen, wo du wohnst. Ansonsten nur so die normalen Bildmeldungen hier, Gangster geben sich als Polizisten aus, Familienstreitliste, Kampfjet-Einsatz aus oder auch Feuerwehr rettet Rassekarnickel. Spannung bis zum Unfallen. Angelina Jolies Tante im Koma. Und zwar aufgrund von Brustkrebs. Ja, es trifft also die nächste, also bald die ganze Familie ohne Brüste. So, dann natürlich noch die spannenden Seiten. Profitransporter, Jagd zum Aktionspreis. Also wer über Bild hier noch was Tolles kaufen möchte. So, Steuererklärung, da kann man sich noch ein bisschen Geld zurückholen. Bild unterstützt dann ja immer darin, den Start abzuziehen. So, und natürlich geht die Sportseite weiter mit dem Jahrhundertfinale. Glückwunsch Bayern und Kopf hoch Dortmund. Ja, hier eigentlich nochmal das Gewohnte. Dortmund wird hochgelobt als Herzensgewinner. Ihr habt gespielt wie echte Champions und so weiter. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit der Partyschwur. Das Triple holen wir auch mit 1,8 Promille. Ja, also man ist da sehr zuversichtlich, es fallen auf, Bastian Schweinsteiger schien auch wohl wahrhaftig entnehme das mal den Bildern, die 1,8 Promille drinnen gehabt zu haben und feierte mit ihr hier mit allem, was es sich bewegte und war sehr ausgelassen. Auf der nächsten Seite die Hoeneß-Tränen mit dem Zitat, es ist für mich keine Zeit zum Feiern, trotzdem genieße ich das hier sehr. Ja, da fragt man sich, warum hat der Hoeneß geweint? War da noch mehr Steuern, die entdeckt wurden? Sieht er, was er angerichtet hat? Oder liegt es an Ribéry, der dort so geheimnisvoll vor Herrn Hoeneß kniet? Man kann nur vermuten. Links dann noch die kleine Meldung, dank Bild und Gazprom sind wir in Wembley. Zwei Fans oder Bildleser, die beim Spiel dabei sein konnten. Und da frage ich mich doch, warum sponsert Gazprom UEFA? Also ich meine, russische Oligarche und fragwürdige Geldgeschäfte dieser Ölfirma, ja, ne, da kann man ja schon mal, das ist ja ein guter Partner. So, Heinkes sagt, ich übergebe Guardiola eine perfekte Mannschaft. Ja, das werden wir dann natürlich noch sehen. An der Stelle wird natürlich auch noch ein bisschen Werbung für das Trikot der Champions gemacht. Die Bild verdient ja nicht genug, das kann man so nicht sagen. Klopp sagt, das Ding tut so weh. Aber die Dortmunder planen schon die nächste Attacke auf Bayern. Ja, so sieht das aus. man muss auch guter Verlierer sein. Also für ein bisschen Formel 1 ist auch noch Platz. Aber letztlich landen wir dann auf der letzten Seite. Und was haben wir hier Tolles? Die gewohnten Bilder. Und vielleicht noch am spannendsten, Beyoncé lässt Berliner Nobelhaus aufschließen. Ja, man kann ja schon mal auf die Idee kommen, nachts einkaufen zu gehen. Selbstverständlich. Was bleibt übrig? Zitat des Tages von Kelly Osbourne via Twitter. Leute am Flughafen beobachten es besser als TV. Hab gerade eine Frau mit Sandwich aufs Klo gehen sehen. Wer ist dein Sandwich auf dem Scheißhaus? Ja, und mit dieser Weisheit schließen wir unsere kritische Betrachtung der Bild-Zeitung heute. Ja, auch nach der Samstagsausgabe und der Bild am Sonntag. Weiterhin Fußball. Mehr als genug. Fußball auf der Politikseite, Fußball auf den Promi-Seiten, Fußball auf der letzten Seite und es hört einfach nicht auf. Mal sehen, wie es morgen aussieht. Das war der 27. Mai 2013. Bis morgen.